Gelobt sei Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten. Ich bezeuge, dass es keinem gibt, das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Er ist alleine und einzig. Und Segen und Frieden an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass er der Gesandte Allahs und sein Diener ist. Und dann, nachdem wir in den letzten Male geredet haben über die Erziehung als solche, das heißt At-Tarbiyah, und die Läuterung At-Taskiyah und der Suluk, das Benehmen oder die Vorgehensweise beim Benehmen, im Allgemeinen am Anfang geredet haben über diese drei Sachen, was die benötigen. Danach haben wir geredet über das alles in Bezug auf die Aqida, auf die Glaubenslehre, auf den Fundament, auf den Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, auf die Grundsätze der Din und wofür man erschaffen worden ist. Und danach haben wir dann geredet über diese auch Erziehung, Läuterung und Benehmensregel und Suluk, Vorgehensweise bei der Ibadat, bei der Rituellen, bei der Anbetungen, bei den Dienste, die man ausübt gegenüber seinem Herrn, indem man das tut oder aber auch indem man das was unterlässt. Und heute, inshallah ta'ala, abschließend zu diesem Thema, reden wir dann über das, was üblich, was bei den Menschen verstanden wird, als Erziehung, als Benehmensregel, als Läuterung der Seele, als richtiges Benehmen und Vorgehensweise gegenüber sich selbst. Und wenn man im Koran redet über, oder in der Sunna, gegenüber sich selbst, bedeutet auch gegenüber den anderen. Gegenüber den anderen. Und das ist ein Merkmal, den wir als erstes zu verstehen haben. Und das ist der erste Punkt, worüber wir reden. Wir finden öfter im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, لا تلمزوا أنفسكم. Das inshallah kommt mit uns auch dieser Sura jetzt im Details noch. Ihr sollt euch nicht gegenseitig Schaden hinzufügen. Eigentlich wird gesagt, ihr sollt euch nicht selbst Schaden mit der Zunge hinzufügen. Ihr sollt euch nicht selbst ermorden oder töten. Ihr sollt euch nicht selbst Schaden hinzufügen mit Taten, die man verrichtet. Immer finden wir Anfusakum, euch selbst oder eure Seele selbst. Und hier ist damit nicht gemeint, dass man selber es tut, sondern gegenüber eigentlich die anderen. Aber das fängt immer mit sich selbst. Und wenn man jemand anderen Schaden hinzufügt, eigentlich, das ist ein Hinweis, dass man sich nur selber Schaden hinzugefügt hat. Und wenn man andere Gutes tut oder gegenüber den anderen sich Gutes oder mit einem guten Benehmen sich verhält, und wenn man guten Charakter gegenüber den anderen zeigt, dann ist das nur eigentlich auch gegenüber als erstes sich selbst. Denn Schaden und Nutzen von gutes Benehmen, von Läutern, von Erziehung, kommt auf einem als erstes zurück. Jemand, sage ich mal, der den anderen beschimpft, das Schaden, was dazu kommt, kommt nicht auf denjenigen, den man beschimpft. Das kommt nur automatisch auf die Person, die es tut. Und deshalb der Prophet Muhammad hat auch darauf, auf diese Sache darauf hingewiesen. Er sagte, keiner von euch soll seinen Eltern fluchen. La tal'anu abawaykum. Ihr sollt nicht eure Eltern fluchen oder eure Eltern verdammen oder Fluch auf euren Eltern sprechen. Die Sahaba radiyallahu anhum haben gesagt, O Gesandte Allahs, Ya Rasulullah, wa man yal'an walidayh. Die haben gesagt, wer ist diese Person, die ihre Eltern verflucht oder verdammt oder lahn ausspricht? Normalerweise, das ist seltsam. Keiner denkt, dass es passieren wird. Und die Sahaba sind erstaunt, ist schon klar, mit Recht. Und wir auch sind erstaunt. Wie sollte man seine Eltern verfluchen? Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. dies erklärt. Das ist nicht durch, dass man seine eigenen Eltern verflucht oder verdammt. Obwohl, wenn man bis heute gelebt hat, Allahu a'lam, da gibt es sogar solche Leute. Aber für normal natürliche, veranlagte Menschen, wer soll das machen? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, dann erklärt er denen, inna hadakum layal'anu abawai al-akhir. Einer verflucht die Eltern von den anderen, von anderer Person. Was verursacht das? Verursacht, dass der andere antwortet und er verflucht seine Eltern. Was hat der Prophet Muhammad das gelernt? Als ob man selber seine Eltern verflucht hat. Das heißt, diese Reaktion, die dazu beigetragen hat, dass der eine der anderen beschimpft hat, sagen wir allgemein, dass er diesem Schimpf auf einem zurückgekommen ist, als ob man gegenüber sich selbst gemacht hat. Und deshalb ist immer im Koran und der authentischen Sünde vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Hinweis, den wir als erstes mitnehmen. Das ist, was wir brauchen bei der Erziehung, das ist, was wir brauchen bei der Läuterung von unseren Seelen, von unseren Nefs, und das ist, was wir brauchen bei der Suluk und Benehmen und Vorgehensweise in unserem Verhalten, dass wir immer denken, diese Ayah. Viele beziehen diese Ayah nur auf das, auf die Ibadat, aber das ist auch auf das Verhalten und das Benehmen und dann Akhlaq zu übertragen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, man amila salihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Wer Gutes tut, wer Gottes gefälligen Taten verrichtet, wer fromme Taten verrichtet, ist nur für sich selbst. Oder das ist eine Sache für seine Seele, für sich. وَمَنْ أَسَاءَ Und wer Schlechtes benimmt, wer Schlechtes tut, wer Schlechtes handelt, wer schlecht handelt, dann ist das nur gegen sich selbst. Das kommt zurück auf einem. Das ist, wie gesagt, das ist ein entscheidender Punkt in der Erziehung, in den Benehmensregeln, in den Läutern, in der Säuberung der unserer Seele ist das. Denke immer, dass das nur auf einem zurückkommt. Ja, so wie erstmal nur die Ayah zu Ende. Und Allah subhanahu wa ta'ala handelt niemals ungerecht gegenüber die Dienern allgemein, alle Dienern. Deshalb, manche haben ja gesagt, das Leben humherum von dir ist wie eine Widerspiegelung für das, was du tust. Sehr, sehr, manche sagen, dass Hassan Basri rahimahullah ta'ala es gesagt hat, manche sagen, das ist so eine Weisheit, dass das Leben humherum von dir ist eine Spiegelung von dir selbst. Und deshalb manchmal denkst du, zwei Leute sind gegangen an einen bestimmten Ort, der eine beschreibt dir, wie nett die Menschen waren, und wie schön es gewesen ist und wie alles super gelaufen ist und wie er sich wohl gefühlt hat und wie er gut mit den Menschen umgegangen ist. Und der anderen erzählt dir das Gegenteil. Obwohl die beiden Personen waren im gleichen Ort, in der gleichen Umgebung, im gleichen Umfeld. Nur was hat gewirkt, was die Person selber gemacht hat? Was die Person selber gemacht hat. Deshalb erster Punkt hier, womit wir diese Thematik abschließen, dass man wissen sollte, so wie Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, erwähnt hat, so wie der Prophet erwähnt hat, das geht um den anderen, wenn ich mich verhalte gegenüber den anderen, ich verhalte mich gegenüber meinen Nefs, Anfusakum. Nicht vergessen dieses Wort, Anfusakum. Ich verhalte mich gegenüber mir selbst. Ja, das ist das Erste, inshallah ta'ala. Die zweite Sache, inshallah ta'ala, wir werden nicht lange machen, weil Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, eigentlich hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur deswegen entsandet, damit er die guten Charaktereigenschaften vervollständigt. Damit er die frommen Charaktereigenschaften vervollkommt und ein Ende zu denen bringt. So wie ihr wisst, innama bu'istu li'utammima salih al-akhlaq. Li'utammima makarim al-akhlaq fi riwaya salih al-akhlaq asah minna. In einem Lauttext, ich bin entsandet worden oder ich bin nur entsandet worden, damit ich die guten Charaktereigenschaften vervollständige. Damit ich die frommen Charaktereigenschaften vervollkomme. Und deshalb werden wir gucken, dass in unserer Religion oder in dem, was im Koran und Sunna ist, ist es nicht anders außer Vervollständigung und Vervollkommnung von guten Charaktereigenschaften. Und wir haben ja gesagt, wir haben ja geredet über die Charaktereigenschaft bezüglich Tauhid und Aqidah und Glaubenslehre und bezüglich Ibadat. Hier geht es ja darum, über das Verhalten gegenüber den anderen. Und das andere, wie wir gesagt haben, ist als erstes ist uns selbst. Und als zweites ist schon klar, Allah subhanahu wa ta'ala hat dann hier die Menschen zu verschiedenen gemacht. Das heißt, es gibt ja Verhalten gegenüber den anderen, aber diesen anderen jetzt hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen anderen kategorisiert. Als erstes und der erste Stelle und in erster Position, sage ich mal, von den anderen kommt, wo man am besten sich damit umgehen sollte und am besten die besten Charaktereigenschaften zeigen sollte und zu denen am besten man sich verhält und am ersten man mit denen ist, ist schon klar, ohne Zweifel und ohne dass man noch Wörter spricht, sind beide eigentlich die Eltern. Angefangen von der Mutter und dann der Vater nach dreimal Mutter. Und deshalb guck, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, weil manchmal hören wir den Hadith, aber den entscheidenden Punkt in den Hadith manchmal fehlt uns. Oder man denkt nicht darüber so viel nach. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt: Man ahaqqun nasi bi suhbati ya Rasulullah. Hört ihr, was der Gefährte fragt? Wer ist der von den Menschen am nächsten es verdient hat, beziehungsweise das Anrecht hat, meine Freundschaft zu bekommen, dass ich mit ihm befreundet bin. Und auf Arabisch Sohbet die Sahaba, das heißt, der mit meiner Begleitung, deshalb wurden ja die Sahaba die Gefährten, auf Deutsch wird was übersetzt, die Sahaba die Gefährten, das heißt, die immer mit ihm waren. So sagt der Sahabi, so fragt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von den Menschen jetzt allgemein, wer ist derjenige, der am ersten meine Gefährtentum, meine Dabeisein verdient hat? Das ist ein anderer Aspekt. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, Ummuk, deine Mutter. Dann sagte er, Thumma man. Dann sagte er, dann wer kommt danach? Dann sagt deine Mutter. Dann sagt, wer ist danach? Als ob dieser Sahabi wohl etwas anders hören. Ja, das ist immer, wenn man fragt, was ist danach? Dann danach, zum dritten Mal. Dann sagt er, Ummuk, danach, so fragt er nochmal. Danach sagt sein Vater. Und dann hat aufgehört, seine Aufzählung jetzt. Deshalb jetzt diesen Charakter, was man hat, und diesen Benehmen und diesen Vorgehensweise, Suluk und die schönen Charaktereigenschaften, als erstes, Allah subhanahu wa ta'ala hat die andere Seite kategorisiert und als erstes kommen dann die Eltern. Und deshalb hier kommt al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala in eine Aussage, die uns auch berühren sollte, aber auch uns Ansporn geben sollte, dass man mit der Aufforderung von Allah und seinem Gesandten über den Eltern gütig zu sein, dass man aufpassen hier. Sagte Hasan al-Basri, man lam yajid walidayhi minhu khayran, fala tantazir minhu al-khayr. Wer nicht bei seinen Eltern von ihm Güte gefunden oder wer nicht seinen Eltern bei ihm die Güte und die gute Charaktereigenschaften gefunden haben, so erwarte bei dieser Person keine Güte. Auch wenn er für den anderen vielleicht so und so und so macht, aber das ist ein Maßstab. Deshalb kommt als erste Stelle von dieser Kategorisierung gegenüber wen? Als erstes die Eltern. Die Eltern kommen vor Familie und vielleicht, wenn ein Mann ist alt geworden, hat Frau und Kinder, kommt vor alle anderen. Kommt vor Kinder und vor Frau und vor alles. Und für Frau, die Eltern kommen vor Mann und vor auch alle anderen an erster Stelle. In dem Verhalten. Damit man auch weiß, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dies so kategorisiert. Allah subhanahu wa ta'ala hat direkt nach dem Tauhid, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und Allah hat es bestimmt, dass ihr keinem anderen anbetet außer ihm und dass ihr gütig zu den Eltern seid. Deshalb muss man hier dann wissen, Allah hat diese Kategorisierung gemacht. Als erstes Eltern. Danach kommt die Verwandtschaftsbande, Ar-Rahim, die mit einem in einer Verwandtschaft stehen. Stammzugehörigkeit, so große Familie, Familie und große Familie. Und danach die Gemeinschaft, die man zugehört, wo man lebt. Angefangen auch wiederum hier mit der Nachbarschaft. Bis, dass man sagt, alle Muslime, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat alle Muslime zu einem einzigen Körper gemacht. Guck mal, normalerweise wird man sagen, dass es so Körper und Körper und Körper, die verbunden sind. Nein, alle Muslime sind einem einzigen Körper. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Das Gleichnis von den Muslimen, in deren Taatuf, in deren Mitleid, die zueinander empfinden und in den Zuneigung, die zueinander haben und in den Liebe, die den zusammenbringt, ist wie ein einzigen Körper. Wenn ein Teil von deinem Körper leidet, so leidet dein ganzer Körper unter Schlaflosigkeit und unter Schmerz. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime gemacht. Und deshalb, manche vielleicht merken sein, Nicht-Muslime verstehen nicht, warum einen Muslim so sich fühlt und so viel zeigt für einen anderen, der eigentlich mit ihm nichts miteinander zu tun hat. Andere vielleicht Farbe, andere vielleicht Stamm, anderem Land, anderer Kontinent. Er sagt, was hast du mit ihm zu tun? Es gibt nichts mit ihm zu tun haben, außer, dass man gemeinsam sind als Muslime. So hat Allah diese Muslime und Mu'mine zu einem Körper gemacht. Wir sind alle Teil und Körperteile von diesem Körper, der eigentlich die ganze Hand Muslime beinhaltet. Das heißt, diese Beziehung dann gegenüber Verwandtschaftsbande gegen das, bis die Muslime allgemein. Dann gibt es auch Verhalten gegenüber Nicht-Muslime und andere, ja. Gibt es Benehmensregeln und gibt es auch bestimmte, wie man sich läutert gegenüber Nicht-Muslime, sogar gegenüber Feinde, gegenüber manche, die uns Unrecht tun. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns das gezeigt. Je nachdem, in welchem Zustand. Manchmal ist das Benehmen, dass man die Ehre und diesen Stolz zu zeigen. Und manchmal, je nachdem, ist, dass man auch vergibt und verzeiht. Je nachdem, wie der Zustand und Situation sich ergibt. Denn als Benehmen und Akhlaq Es ist nicht immer, dass man einfach Larifari so geht und einfach so einer dich mit einer Klatsche auf die Rechte gibt, dann eben die Linke. Das ist kein Benehmen. Das ist feige zu sein. Das ist manchmal nicht benehmen. Aber je nachdem, wie der Zustand sich ergibt. Gegenüber Feinde, ja. Gegenüber nicht nur Feinde, sondern die Feindschaft sozusagen erklären, Unrecht tun, ja. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies in der höchsten Form gezeigt. Wie gesagt, sei es in Güte, sei es in der Stärke und sei es aber auch in der Vergebung und der Verzeihung, je nachdem. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stellt für uns, und Allah hat ihm genannt, dass er die edelsten, die besten, die großartigsten Charaktereigenschaften besitzt. Allah hat ihm dies bestätigt. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Und wahrlich, du befindest dich oder du bist auf die groß, die gewaltigsten Charaktereigenschaften. Du besitzt die großartigsten, die besten, die schönsten Charaktereigenschaften. Wer sagt das? Allah über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ist schon klar, das ist durch die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist durch den Gunst Allah subhanahu wa ta'ala. Aber er ist der Mensch mit dem besten Charakter. Deshalb werden wir finden bei ihm, wenn man die Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liest und guckt und schaut, dann wird man sehen, dass er die schönsten Charakter hat. Und glaubt mir, wie der eine, eigentlich ein Orientalist, der Name wurde hier nicht erwähnt, hat gesagt, wenn jemand liest, neutral, ohne Hintergründe und ohne Vorurteile, das Leben und die Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wie es authentisch es überliefert worden ist, er hat nichts anderes außer diese Person zu lieben und zu mögen, auch wenn er nicht folgt. Und diese Bestätigung war schon in der Zeit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nicht durch seine Biografie, nicht durch sein, sondern nur jemand, der ihn gesehen hat. Abdullah ibn Salam, einer von den Juden in der Zeit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die in Medina waren, der später alhamdulillah Muslim geworden ist. Da war einer von den, wie hieß sie nochmal, die Priester von den Juden, nicht Priester, wie sagt man bei Juden? Die Rabbiner von den Juden. Alles, was den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, nur gesehen hat, hat gesagt, ich habe gesehen diese Person, und von seinem Gesicht wusste ich, dass es nicht Gesicht von einer, der lügt oder über Allah Lüge erzählt. Das war der erste Schritt. Und wie ihr wisst auch, Quraysh hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch oder früher war bekannt unter denen As-Sadiqu al-Amin, der Wahrhaftige oder der Wahrheitssprechende, und Amin, der Vertrauenswürdige. So war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekannt unter denen. Das heißt, diese Charaktereigenschaften, Charakterzüge und Moral und Läuterung der Seele und diesen Vorgehensweise und Benehmen, eigentlich ist immer der Weg von Propheten und Gesandten, aber auch der Weg von allen, die auf dem Weg von Propheten und Gesandten, damit sie das darstellen. Und wie gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je nachdem, welchen Zustand, hat immer gezeigt, einen starken Benehmen, eine gute Charakterzüge und Charaktereigenschaften, er hat sich dann zu verhalten, so wie es am besten ist. Jetzt diese Kategorisierung kommt zu Feinden und kommt aber auch noch darüber hinaus zu anderen Lebewesen. Gibt es Charaktereigenschaften und Charakterzüge und Benehmen gegenüber anderen Lebewesen? Ja. Gegenüber Tiere, weil heutzutage wird ja viel darüber geredet, Tierschutzvereine und so Tierwohl und so weiter und so fort. Zum Tierschutz, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns das gezeigt und hat uns erwähnt, wie Charakter gegenüber Tiere beiträgt zum Guten und beiträgt zum Schlechten. Beiträgt zur Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala in den Hadith, diese eine Person, der gegenüber sich selbst Unrecht gemacht hat, das heißt so viel Sünden und so viel Schlechtes getan hat. Und ein anderer Lauttext, ein Bari, eine Prostituierte. Sie hat gesehen, oder er hat dann gesehen, wie einen Hund den Boden leckte, den Boden, dieses ein bisschen, wie sollte man sagen, dieses weiche Boden, geleckt hat, weil er Durst hat. Dann hat mit seinen Schuhe oder mit ihren Schuhe, je nachdem, wie laut Text von den Hadith ist, mit ihren Schuhe ein bisschen vom Brunnen, Brunnenwasser genommen und hat zu diesem Hund zum Trinken gegeben. So hat Allah sich bei dieser Person bedankt und hat sie vergeben, das heißt die Person. Sei es dann diese Frau oder sei es dieser Mann, der sich Unrecht gemacht hat, das heißt der viel gesündigt hat. Und andersrum haben wir den anderen Hadith, diese Frau, die den Höllenfeuer verdient hat, wegen einer Katze. Sie hat sie eingesperrt. Weder hat sie ihr was zu essen oder trinken gegeben, noch hat sie gelassen, dass sie isst und trinkt von dem, was auf Erde ist. Das ist Benehmen gegenüber anderen Lebewesen, Tiere. Nicht nur das. Ihr kennt alle den Hadith bei Bukhari, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser eine Kamel, der weinend zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und hat sich beschwert, dass der Besitzer von diesem Kamel ihm foltert, indem er ihm mehr belastet, als er kann, so was zu tragen. Und auch sozusagen, er zwingt ihm sozusagen mehr und mehr zu laufen und mehr zu gehen, obwohl er nicht fähig ist, es zu tun. Ein Kamel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann ruft, wer ist der Herr von diesem Kamel? Wer ist der Besitzer von diesem Kamel? Einer sagt, ich, o Gesandter Allah, sagte, fürchte Allah in diesem Kamel, denn er hat sich gerade bei mir beschwert, dass du ihm überlastest. So ungefähr Übersetzung. Vielleicht eine sagt, das ist auch gegenüber anderen Lebewesen, die auch ein bisschen Gefühle besitzen. Und es ist üblich bei uns, dass Gegenstände, so wie Steine und so, keinem Gefühle haben. Und das stimmt nicht. Stimmt nicht. Heutzutage manche Steine haben mehr Gefühle als viele Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesem Koran erstmal billigt. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala manche Zeichen zu manchen gegeben hat, er hat denen gezeigt, wie er die Tote lebendig macht, durch einen Teil von einer Kuh. Normalerweise soll jeder später das was, jeder sehen. Allah hat dann lebendig gemacht, hat gesagt, wer ihn getötet hat und ist wieder dann gestorben. Normalerweise sollte das so ein weichen Herzen bringen und dass die Leute sich ergeben zu Allah und reumütig und Allah vergeben und Vergebung bitten. Nein, Allah sagt, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ. Danach aber, trotz dass ihr diese Zeichen dann nie gesehen habt, eure Herzen sind wieder hart geworden. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Allah sagt, schon klar, Steine sind hart. Das sind wahrlich wie Steine, viel mehr, die sind härter als Steine. Warum? Weil Hijara, was gibt es von denen? Es gibt von den Steinen solche, die gespalten werden, sodass die lassen Weg fürs Wasser, damit er geht. Und es gibt, und das ist was für uns wichtig, und wahrlich gibt es unter der Steine solche, die sich demütig verhalten aus Ehrfurcht vor Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu uns, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. wenn wir diesen Koran abgesandt hätten auf einem Berg, dann hättest du ja gesehen, wie er sich spaltet und in Trümmern kommt aus Furcht und Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wir lesen und wir hören und wir versuchen zu verstehen den Koran, hat aber nicht das Gleiche gewirkt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat doch das noch bestätigt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stieg eines Tages auf den Berg von Uhud. Er und Abu Bakr radiyallahu anhu und Umar und Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Und Uhud hat sich, der Berg hat sich sozusagen wie bewegt, so ein bisschen, so ein bisschen bewegt. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, sprichst mit wem? Mit Uhud, Berg. Uthbut Uhud, halt dich fest, o Uhud. Denn auf dich ist ein Prophet und ein Wahrhaftigen und zwei Märtyrer. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam danach, Jabal, Uhud, Jabalun, nuhibbuhu, wa yuhibbuna. Wahrlich, Uhud ist ein Berg, den er uns liebt und den wir lieben. Und den wir lieben und er uns liebt. Und ihr kennt auch die Geschichte von diesem Stamm, Baumstamm, worauf der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Anfang seine Predigt gehalten hat. Am Anfang war er kein Mimbar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich dann immer diesen Baumstamm genommen, damit er da drauf steigt, damit die anderen ihn sehen. Bis eine Frau, sie hat eine Bediensteten gehabt, der Schreiner ist, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von diesem Schreiner einen Mimbar bekommen, ein Kanzelei mit 3 Stufen. Aber als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das erste Mal auf diese Kanzelei hochgegangen ist, dann die Leute hören eine Stimme, wie ein Kind, der seine Mutter vermisst. So eine Stimme, so wie ein Kind, der so traurig ist und so stöhnt, dass er seine Mutter vermisst hat. Und die Leute gucken, wo ist das Kind? Oder woher kommt denn diese Stimme? Dann hat man festgestellt und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sieht und die Sahabe sehen, diese Stimme kommt von diesem Baumstamm. Bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam runtergegangen ist von Kanzelei, von Mimbar, dann hat sich diesen Baumstamm genommen, hat ihn umarmt, sodass er wieder ruhig geworden ist. Und ist er wieder auf seinen Mimbar gegangen. Das heißt, dieses Benehmen, das ist nicht, guck mal, der Islam, Benehmen vom, wie gesagt, vom ersten Kategorie, Eltern, Verwandten, und dann die Nachbarschaften, Gemeinschaft, wo man lebt, bis alle Muslime, dann bis zum Feinden, diejenigen, die Unrecht tun, bis andere Lebewesen, die, wo wir denken, ja, Tiere und Pflanzen und Ähnlichem, die ein bisschen, sag ich mal, noch Lebewesen sind, bis Gegenstände. All dies. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, ich kenne Steine, die mir vor der Offenbarung in Mekka begrüßt haben. Ja, ist schon klar, man sagt vielleicht, ist betroffen und ist es bezogen auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber wir reden über diese Vervollkommnung von Charaktereigenschaften, vom Benehmen. Das, was dazu beigetragen hat, dass die Steine ihm grüßen, nicht nur, weil manche sagen, ja, ist Wunder, richtig. Wir bezweifeln nicht, dass es Wunder ist. Aber diese Wunder ist das für diese, was diese Person gezeigt hat, einen edlen Charakter und vollkommenen Charakter. Und damit man hier den Beweis noch hat, damit ihr sagt, ja, der Beweis, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alle kennt ihr diesen Hadith von Handala. Radiallahu an, der gesagt, Nafaqa Handala. Handala empfindet Heuchlerei oder hat Heuchlerei begangen. Sagt, wie? Hat er getroffen, Abu Bakr? Sagt er, wie? Sagt, wir werden mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitzen mit ihm in solche Sitzungen, hören über Paradies und Hölle, als ob wir die mit den bloßen Augen sehen. Dann gehen wir zurück nach Hause. Dann spielen wir mit Familie, mit Kindern und dann haben wir Spaß und alles. Und als ob wir vergessen haben, Paradies und Hölle und alles haben wir wieder vergessen. So wie Lager von vielen Menschen und uns alle manchmal. Dann hat er empfunden, diese Heuchlerei. Weil da ist mit dem Prophet Muhammad in der Moschee, in der Sitzung, er erhebt sich, als ob er im Paradies ist. Oder er hat so viel Angst vor dem Feuer, weil er vor sich sieht. Und hat Abu Bakr radiallahu anh, das erzählt. Abu Bakr radiallahu anh, sagte, das ist das Gleiche. Das, was du erzählst, ist auf mich das Gleiche. Komm, wir gehen zum Prophet Muhammad und fragen ihn. Als die gefragt haben, den Prophet Muhammad hat ihm gesagt, wenn ihr so bleiben würdet, wie ihr bei mir, beim Dhikr seid, dass ihr bei der Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala seid, dann werden euch die Engel auf der Straße grüßen. Das meinte ich. Das heißt nicht wegen Wunder. Die Engel werden euch grüßen, wenn ihr so bleibt. Das heißt, für eure dann edlen Charakter, den höchsten, weil wir haben ja geredet, ja, das Benehmen in dem bezogen und diese Charakter bezogen auf Aqida, bezogen auf diese Verborgenheit, das ist, was einem noch am höchsten bringt. Er läuft auf diese Dunya, aber eigentlich ist in Akhira. Er läuft in diese Dunya und riecht das Paradies unter dem Berg. Ja, deshalb diese Benehmen, was hat gesagt, da wird euch die Engel, nicht Steine und Berge, Engel werden euch grüßen. Aber er handelt in Sa'atun wa Sa'a. Dies ist eine Stunde und eine Stunde. Ist der Mensch so. Er kommt, alhamdulillah, in der Moschee, hört ein bisschen was Gutes. Wir sitzen zusammen, erwähnen, was Allah gesagt hat, was der Prophet Muhammad gesagt hat, was im Paradies, was gute Charakter, alles, mashallah, so schön. Man erhebt sich, oder zum Beispiel, jetzt kommt, inshallah, bald Ramadan, man denkt, mashallah, ist auf den Wolken. Und danach ist wieder unter der Erde, im Keller, zu zweiter Untergeschoss. Das ist normal. Ja, weil es eine Stunde und eine Stunde so. Aber der Beweis hier nur wegen der Sache, weil man sagt Wunder. Nein, der Prophet Muhammad schon klar, ist eine Anzeichen für Prophetentum und alles. Aber weil einem der gute Charaktereigenschaft, glaubt mir dann, die Erde und Himmel vermissen ihn. Und im Gegensatz, einer, der mit dem schlechten Charakter und mit dem schlechten Benehmen gegenüber den Menschen, alles freut sich, wenn er stirbt. Und dies ist so im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Ungerechten, wenn die sterben, weder Himmel noch Erde weint wegen dieser Person. Aber eine Person, der fromm und gut Charakter, die Leute, wir haben gesagt, wie der Prophet Muhammad in diesem Baumstamm und alles auch. Denn die Plätze, wo er Allah erwähnt hat und diese Person gütig war, sie vermissen ihn. Da seht ihr, gegenüber wen diese gute Charaktereigenschaft, dieses Benehmen, dieses Suluk, dieses Läutern nutzt. Und am Ende, ja, haben wir gesagt, als erstes, man muss sich das Denken, das nur gegenüber sich selbst ist. Als zweitens hat der Islam dann kategorisiert. Dann haben wir gefunden jetzt die ganzen Kategorien und wie man sich auch dementsprechend verhält. Ist schon klar, wenn einer jetzt sagt, ja, aber wir wollen ja wissen, wie verhält man sich gegenüber Eltern. Das braucht jede Sache, braucht 2, 3, 5 Seminare, nicht Vorträge. Wie verhält man sich gegenüber Eltern, wie verhält man sich gegenüber Nachbarschaft, wie verhält man sich gegen Verwandtschaft, wie verhält man sich gegenüber anderen Muslime allgemein, wie verhält man sich gegenüber anderen Muslime, die andere Richtung sind oder andere und sich unterscheiden in dem Vorgehensweise, sage ich mal, in Dien. Ja? Wie verhält man sich gegenüber andere überhaupt, die nicht Muslime sind, gegenüber Feinde, gegenüber und diejenigen, die Unrecht tun, gegenüber auch Tiere, gegenüber Pflanzen, gegenüber andere Lebewesen. Oh, dass jeder davon braucht man so viel darüber zu reden. Wir wollen ja nur grob erstmal nur verstehen, weil wir reden über die Erziehung. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen uns erziehen. Nicht vergessen, die Erziehung und diese Tarbiya, ja, bedarf als erstes Anstrengung von sich selbst, dass man es tut. Tarbiya von sich selbst und ein Erzieher, der einem erzieht. Das ist, was einem beibringt. Und vor allem diese Charaktereigenschaften Sache gegenüber den anderen, das lernt man von den Lehrer, wie er das macht und nicht, was er sagt. Lernen und Ilm, das ist, wie man Informationen bekommt. Deshalb, ihr kennt ja alle, diesem einen, der gekommen ist, bei Imam Malik, rahimahullah ta'ala, zu lernen. Er sagt, ich will bei dir Muwatta lernen. Muwatta ist dieses Hadith-Werk, was sozusagen Imam Malik, rahimahullah, zugeschrieben wird. Jetzt ist er will bei ihm das lernen. Sagt er, sitz erstmal. Und hat ihm 20 Jahre das mal beigebracht, Benehmen, Läutern, Verhalten, all dies. 20 Jahre lang hat er es beigebracht. Wie beigebracht bekommen? Hat ihm nicht gesagt, sei jetzt geduldig, sei nicht zornig, jetzt musst du stehen. Nein, hat ihm beigebracht, indem er ihm Aufgaben aufgeteilt hat. Oder er lässt ihm zusehen, was er zu tun hat. Oder manchmal auch durch nichts sagen. Damit man lernt. Dann lernt man benehmen. Und danach in 2 oder 3 Jahren hat er den Muwatta und dann ist er zurückgekehrt zu seiner Heimat, wo er weiter zu Allah subhanahu wa ta'ala gerufen hat. Ja, deshalb haben wir gesagt, dass es die Erziehung braucht, auch immer Erzieher. Und drittens braucht man auch, dass man es ausübt. Es reicht nicht nur zu lernen, es reicht nicht nur, dieser Erzieher, den einem erzieht, dann braucht man auszuüben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, innama al-ilmu bit-ta'allum. Wahrlich, das Wissen erlangt man, indem man versucht, sich Wissen anzueignen, indem man auf den Weg geht, nach Wissen anzustreben, indem man versucht, Informationen und Zusammenschlüsse und Anstrebungen und alles zu machen, damit man lernt. Wa innama al-ilmu bit-ta'allum. Und Nachsichtigkeit, eine von den Charaktereigenschaften, erlangt man, indem man immer versucht, nachsichtig zu werden. Weil manche sagen, oh, guck mal, der macht so, das ist nicht natürlich, der versucht das. Ja, soll er versuchen, was soll er machen? Wenn man jetzt, es gibt Charaktereigenschaften, und das ist, inshallah ta'ala, auch das gehört ja dazu, es gibt Charaktereigenschaften, die einem zuteil gegeben worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Dafür sollte man Allah danken und versuchen, das beizubehalten und versuchen, Allah subhanahu wa ta'ala darum zu bitten, dass das nicht wegkommt und daran zu arbeiten, dass es besser und besser wird. Denn jede Charaktereigenschaft kann man auch hochsteigen. Aber es gibt Charaktereigenschaften, die man nicht zuteil bekommen hat, sondern man versucht, es zu tun. Da sollte man den anderen helfen, es zu machen. Dann sagt, guck mal, der, wie sollte man auf Deutsch sagen, der macht das nur vor. Nein, wer hat die gesagt? Bei uns immer schlechtes Denken, obwohl das ist vom schlechtes Benehmen. Gutes Denken ist vom gutes Benehmen, schlechtes Denken ist vom schlechtes Benehmen. Nein, die machen vor, er versucht. Einer vielleicht ist immer zornig, aber er versucht zu zeigen, dass er sich kontrolliert. Ist gut, weil er wird das versuchen, bis er wirklich sich kontrolliert. Das ist keine Heuchlerei und das ist nicht nur irgendwas so vorzeigen, sondern das ist eine Training. Die Charaktereigenschaften bekommt man, indem man es trainiert. Ich muss es trainieren, bis ich dahin komme. Und ihr wisst, dieser eine der Sahabi, der von Banu Abd al-Qais gekommen ist, der Name fällt mir jetzt nicht ein, aber Ash'ath ibn Abd al-Qais, als er gekommen ist mit seiner Truppe, die Truppe ist gegangen zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam direkt, um ihn zu treffen, aber Ash'ath ibn Abd al-Qais hat sich mal geduscht, gut angezogen, in Ruhe und sozusagen hat sich ein bisschen erholt und dann ist er zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen. Dann haben sie zu ihm sozusagen, dass er redet. Er redet dann mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, was er sagte, ich wollte erstmal zu dir kommen, wenn ich schon mich ausgeruht habe, in einem schönen Aussehen, in einem schönen sozusagen Geste. Ja, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, inna fika khislatan yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu. Bei dir sind zwei Charakterzüge, zwei Charaktereigenschaften. Allah und sein Gesandten lieben es. Sagte al-hilmu wal-anat in einer Riwayat. Al-hilmu, Nachsichtigkeit, und anat, dass man ruhig ist, dass man sozusagen nicht übermutig ist. Nicht so wie wir heutzutage, besonders bei Jugendlichen. Hopp, boah, der Er will, mashallah, von heute auf morgen mit Chat, weil alles schnell, heute alles schnell. Videos nicht mehr als 2 Sekunden sein. 2 Minuten ist so lang. 1 Minute ist so lang. Weil er muss nur, wenn er so macht, dann ist es 2., 3., 5. Video bei dieser Instagram und alles. Er will alle. Heute will er lernen, Koran lesen. Er will heute und morgen hat er gelernt. Und übermorgen ist der Scheich und bringt bei. Das ist Express. Heute wie Mikrowelle. Alles so. Denkt alles so. Wir, geht nicht. Und dann hat es ein bisschen gedauert. Oh, langweilig. Ein bisschen so gedauert, dass man lernt und vielleicht sagst du ihm, diese, mashallah, Bildungsprogramm muss 2, 3 Jahre. Dann sagst du, kenne ich nicht. Ich kenne nur ChatGPT, du schreibst die Antwort in 2 Minuten. Dann bin ich, weiß ich alles. Das ist heute. Und das wollen wir erreichen. Und machen schneller, schneller, schneller. Mit den immer Ausrede, wir wollen, dass wir immer mehr Zeit haben. Und wir haben mehr Zeit. Die machen schneller, weniger Zeit. Schneller, noch schnellere, noch weniger Zeit. Denkst du, früher, die Leute haben, mashallah, so viel Zeit. Weil alles langsam war. Heute machen die schnell, dann geht die Zeit, dann machen die gar keine Zeit. Mashallah, heute auch für unsere Schwestern, ich vergesse, zu Hause gibt es Mikrowelle und gibt es Koch, keine Ahnung, wie das heißt, und diese Fritteuse und Waschmaschine und Trockenmaschine und alles. Und dann sagst du, hast du Zeit? Sagst, ich habe keine Zeit. Hat vielleicht 1 Kind, 2 Kind schon problematisch. Denkst du, die Frauen früher hat 11 Kinder, keine Waschmaschine, die muss mit Hand waschen, mit Hand spülen, morgen früh aufstehen und Brot backen und alles. Und sie sagt immer noch, die hat Zeit. Dann kannst du nicht erklären, mir kannst du nicht erklären, die anderen soll mal erklären selbst. Und bei uns auch gleich, es geht ja nicht nur um Männer, Frauen, nur als Beispiel, damit man versteht. Das ist, und deshalb haben wir gesagt, wir Leute machen ja schnell, schnell heute, ist so. Aber eigentlich, was sagt sie? Al-Hilm wal-Anat, langsam, mit der Ruhe. Die anderen sind überstürmt zum Prophet Muhammad, okay, aber er. Dann hat diese Person gefragt, Al-Hajj ibn Abdul-Qais, hat gefragt den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dieser Charakter, hat Allah subhanahu wa ta'ala mir sozusagen das eingegeben, so als sozusagen Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala, oder habe ich mir selber angeeignet? Dann hat er gesagt, der Prophet Muhammad, Allah hat dir das gegeben. Dann sagt er, Alhamdulillah, alladhi jabalani ala ma ahab. Lob gepriesen sei Allah und Dank sei Allah, der mir so Charaktereigenschaften gegeben hat, den er liebt. Ja, deshalb gibt es Charaktereigenschaften, den man hat von Allah subhanahu wa ta'ala, aber den man auch, den man trainiert und ausübt. Und die Gelehrten, wie Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala gesagt hat, sind unterschiedliche Meinungen. Was ist denn besser? Sind die Charaktereigenschaften, die einem Allah ausgezeichnet hat und gegeben hat, oder die man es selber trainiert hat? Dann hat er gesagt, je nachdem, wie man es sieht. Wenn man sieht, die andere Sache, das Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala, und man dafür Allah dankt, und Alhamdulillah, man zeigt für Allah subhanahu wa ta'ala Dankbarkeit für das, was man bekommen hat, dann ist das gut. Wenn man aber die andere Sache sieht, dass man vielleicht entzogen worden ist, so wie ein Arm, und er hat sich bemüht und ist reich geworden, damit er Alhamdulillah die Muslime hilft und Zakat und so weiter und so fort. Dieser eine hat zwar auch diesen Charakter nicht so bekommen, aber er hat sich bemüht und hat alles gegeben, um es zu erreichen. Dieses anderen Hinsicht ist auch gut. Das heißt, beide sind gut, jeder in seinem Hinsicht. Je nachdem, was man daraus macht. Wenn der eine daraus macht, dass er Allah dafür dankt und weiß, dass es nur Allah wegen ist, er zu diesem Charaktereigenschaften dazu gekommen und nur durch die Gaben und Gunst Allah subhanahu wa ta'ala hat er das erreicht, dann Alhamdulillah. Und wenn der andere aber auch weiß, dass er sich zu bemühen hat und er will Gutes und er will das erreichen und nimmt die Hilfe Allah dabei, dann ist Allah ta'ala auch gut. Ja, und deshalb wollten wir auch wir hier beenden mit was im Koran ist, was ich am Anfang eigentlich gesagt habe, aber ich gelassen habe, dann am Ende doch besser. Ja, im Koran gibt es eine Sura, die genannt worden ist, Suratul Akhlaq. Die Sura vom Akhlaq, vom Benehmen, von Charakterzüge. Und dementsprechend ist diese Sura aber auch beinhaltet dann alles, alle drei, was wir gesagt haben. Das heißt, sie beinhaltet die Erziehung und läutern, wie man sich läutert, und der Suluk und das Benehmen und wie man sich vorgeht. Und diese Sura, inshallah, werden wir gleich auflösen. Und es gibt vier Hadithe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die die Charakter oder die besten Charakter oder das beste Charakter zusammengefasst hat. Wenn man diese gelernt hat, inshallah, und später versucht umzusetzen und es immer wiederholt, das haben wir des Öfteren gesagt. Diese Sura sogar, wenn ich mich erinnere, ja, Ali ist nicht mehr da. Ganz früher, wo hier Madrasa war, in diesem, am Anfang war so kleine Kiosk, nicht Kiosk, was war, ha? Ja, diese ganz am Anfang, ja, nicht eigentlich, wo, weiß nicht, was jetzt ist, ja. Ist jetzt Kiosk, ja, jetzt Kiosk. War auch früher, glaube ich, irgendwie Kiosk, oder? Aber da war. Ja, war, und das war am Anfang, ja, diese Vorträge haben wollten wir diese Sura. Ja, damit wir, Benny war, sagte, wir können ein bisschen benehmen und die Jugendlichen brauchen benehmen. Bis heute, Jugendliche brauchen benehmen. Seit 2000, Allahu alam. Und es wird immer so sein. Und wir auch alle benehmen. Haben wir über diese Sura geredet. Und auch diese vier Hadithe haben wir des Öfteren darüber gesprochen. Die Sura ist Surat al-Hujurat. Al-Hujurat ist Plural von Hujra. Und zwar Raum oder Haus. Und das sind dann die Häuser des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber von Hujra von Aisha radiallahu anha, wo jetzt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr und Umar begraben worden sind, ja? Und andere vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam neben dem Masjid Nabawi, Propheten Moschee waren die. Und in dieser Sura, ja, immer Aufruf zu den Mu'mine, ja, ihr Ladina Amanu, findest du immer. Und in jedem Aufruf gibt es einen Charakter. Und Charakter in alle Aspekte. Und deshalb haben die Gelehrten der Tafsir diese Sura genannt, Surat al-Akhlaq. Inshallah, jede Hausaufgabe, dass er versucht, das zu lesen, diese Sura darüber nachzudenken und zu schauen. Und die vier Hadithe, alles erstes und der erste Hadith sind sozusagen, ist auch nicht mehr in der Reihenfolge, aber nur damit wir die alle vier durchhaben. Als erstes, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Von dem schönsten Islam von einem, von dem schönsten Islam, von dem schönsten Charakter in dem Islam von einem, dass er das unterlässt, was ihm nicht angeht. Wie gesagt, der Hadith braucht selber eine Erklärung, aber nur damit man versteht. Das heißt, dass man sich nicht einmischt in Sachen, was ihm nicht angeht. Grob gesagt, dass er sich einmischt in Sachen, wo er kein Wissen darüber hat, in sich nicht einmischt in der Sachen, wo er nicht ändern kann, ja, und nicht, und diese vor allem auch nicht falsch verstehen. Das heißt, du brauchst nicht ihm zum Gebet zu rufen, ist egal, das geht dir nicht an. Das geht dir an. Gutes Gebieten und schlechtes Verbieten geht einem an. Aber nur hier grob, damit man das versteht. Die zweite Sache, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Keiner hat den vollständigen Iman, den vollständigen Pflicht-Iman, bis er zu seinem Nächsten und seinem Bruder das liebt, was er für sich selber liebt, für seinem Nächsten liebt, was er für sich selber liebt. Und das heißt, man soll den anderen so gegenüber den anderen so sich verhalten, wie man selber behandelt werden will. Das ist sozusagen der Grobe hier in diesem Hadith. Der andere bekannte Hadith, was einem den Ratschlag vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesucht hat, und hat ihm gesagt, gib mir einen Ratschlag, wonach ich keine Frage, sagt, sei nicht zornig, sagt er, gib mir noch mehr, dann sei nicht zornig, gib mir noch mehr, das ist wieder einer, wer ist am härtesten mit meiner Freundschaft, hier sagt, sag mir noch mehr, und dreimal sagt zu ihm, sei nicht zornig, das heißt, dreimal sei nicht zornig, denn Zorn ist leider der Auslöser von jedem schlechten Verhalten. Zorn ist der Auslöser von jedem schlechten Verhalten. Keiner hat sich irgendwas, keiner hat sich irgendwas vorgenommen beim Zorn oder irgendwas reagiert beim Zorn, ohne dass er später das bereut hat. Jeder, der beim Zorn was gesagt hat, was getan hat, was gemacht hat, was unternommen hat, was entschieden hat, er wird das auf jeden Fall später bereuen. Und der letzte Hadith ist auch, alhamdulillah, was uns alle betrifft. Man kann yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Wer an Allah und am jüngsten Tag glaubt, er soll gut sprechen oder lieber schweigen. Und wie viel brauchen wir heute, dass sie einfach nur schweigen? Ist schon klar, ist das eine Weisheit oder ist das ein Sprichwort? Wenn Schweigen Silber ist, wenn Reden Silber ist, dann Schweigen Gold, richtig? Und dieser islamisch gesehen ist richtig und nicht richtig. Weil islamisch gesehen, falyakul khayran, besser sprechen im Islam. Aber sprechen, was gut ist. Das heißt, wenn ich weiß, dass es gut ist, dann muss ich besser sprechen. Wenn ich weiß, dass es schlecht ist, dann schweige ich. Wenn ich nicht weiß, ob das gut oder schlecht ist, dann was mache ich? Schweige ich. Bis ich weiß, dass es gut ist. Das heißt, wer an Allah am jüngsten Tag überzeugt ist, Iman hat, er soll Gutes sprechen oder schweigen. Man hat nur zwei Auswahl. Entweder Gutes zu sprechen oder schweigen. Und somit auch reicht für Schweigen. Ich schweige auch jetzt, inshallah ta'ala. Zakumullah khairan, barakallahu fikum. Das ist inshallah auch der Abschluss jetzt für diesem ein bisschen so Reihe von Erziehung und Läuterung. Und inshallah ta'ala kommt auch wieder neue Reihe, die auch aufs Gleiche hineinführt und das Gleiche inshallah ta'ala auch bezweckt. Denn wir brauchen immer so die Grundsätze und die grundlegenden Sachen, die uns dazu helfen, unsere Dien auf die beste Art und Weise zu leben und zu praktizieren. Und wie wir auch heutzutage insbesondere und in unserem Zustand und unsere Realität, den wir sehen und in verschiedenen Zuständen, den wir heute erfahren, mit Augen sehen, wie wir uns zu verhalten haben, eine Veränderung, die inshallah ta'ala wirkt und die auch inshallah ta'ala dazu beiträgt, langfristig für die Muslime, Einzelne, für uns selbst und als Gemeinschaft der Muslime auch inshallah ta'ala zu Guten beiträgt und zum Erfolg und zum Sieg und zur Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala da hineinführt. Inshallah, deshalb werden wir inshallah ta'ala schauen, welche Reihe wir anfangen mit Ustaz Wissam inshallah ta'ala nächste Woche inshallah ta'ala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.